Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos Wochensicht, diesmal die Woche 2, 2013. Ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht auf 2012 sage, aber 2013, da habe ich immer so meine Probleme damit. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das ist unglaublich. Bis Mitte in das Jahr schreibe ich manchmal noch 2012 und so. Mensch, das ist unglaublich. Passt aber zu der Sendung, denn alte Probleme, ja, weiterhin ohne Lösung. Alte Probleme ohne Lösung, der Titel dieser Folge. Da passen einige Themen eben dann ganz gut dazu. Aber wie immer erstmal was Positives, ja, positiv denkend, wichtig. Da haben wir zum Beispiel den Google Plus Photo Viewer. Der hat jetzt eine Zoom-Funktion für übergroße Bilder mitbekommen. Ist ja so, dass Google Plus oder das Google Plus Foto Teil eben für, ja, sagen wir mal, kleinere Fotos war, die eben in den Google Plus Feed eingebunden werden. Viele Nutzer haben aber jetzt von der neuen Funktion Gebrauch gemacht bei der Android App für Google Plus, um eben die Bilder größer als 2048 Pixel hochzuladen. Entsprechend macht es dann natürlich Sinn, gerade für große Bilder eben diese Zoom-Funktion jetzt zu integrieren. Das geht ja ganz einfach: auf das Bild gehen mit der Maus und dann mit dem Mausrad hoch und runter, und da wird rein oder raus gezoomt. Und ja, damit kann man das dann nutzen. Eigentlich überfällig. Ich hätte eigentlich das schon von Anfang an mir gewünscht, weil auch bei 2048 Bildpunkte Auflösung wäre das sinnvoll gewesen. Okay, aber jetzt geht's. Und übrigens auch rückwirkend bei den Bildern, die man schon hochgeladen hat. Auch bei denen funktioniert es jetzt, sofern natürlich die Auflösung dann entsprechend hoch auch war. Kurioses kam die Woche von Amazon. Ja, die Meldung hat mich überrascht. Amazon bietet jetzt in den USA, wohlgemerkt, einen sogenannten Autorip an. Das heißt, man kauft die CD und bekommt das MP3 gleichzeitig in seinen Cloud-Player überspielt und kann dort eben auch die gerippte Version abspielen. Und das ist aus mehreren Gründen kurios. Einmal, da es sogar einige Alben gibt, die alleine, also als nur als MP3, teurer sind als eben die CD zu kaufen mit dem Autorip. Ja, also quasi, man hat die MP3 und die normale CD und es ist günstiger als die MP3-Version. Woher kommt das? An den krampfhaften Versuchen der Musikindustrie, eben das MP3 doch nicht erfolgreich zu machen. Ja, schlafen ja immer noch irgendwie ein paar Musikfirmen. Und deswegen war das dann eben so, wenn man die CD gekauft hat, hat es weniger gekostet, als wenn man die MP3 gekauft hat. Blöd wäre dann natürlich, dass die MP3-Version kauft, ja, weil eine MP3-Version kann man sich von jeder CD aus legal machen. Ja. Jetzt war eben wird von Amazon eben dieses Autorip angeboten und damit kriegt man ja zusätzlich noch eine MP3-Version und hat dann damit eben die MP3-Version fertig gerippt und auch die CD für weniger Geld. Kurios daran auch, dass überhaupt so etwas noch angeboten wird. Ja, ich weiß, ich bin da wieder ein bisschen rigoros, ja, aber die CD ist ja am Abklingen, ja, ist am, ich würde sagen, am Auslaufen. Ja, und ja, man kann drüber streiten wegen der Soundqualität auf jeden Fall. 320 Megabit Sekunde, wie zum Beispiel Google Play anbietet, MP3, da kann man immer noch einen Unterschied hören, wenn man eine 5.000, 6.000 Euro Anlage daheim stehen hat, ein begnadetes Musikgehör. Natürlich, jeder sagt, ja, ich kann das hören, ich kann das hören. Ja, und bei Doppelblindtests stellt dann heraus, dass man dann 128 Kilobit Sekunde MP3 von einer CD unterscheiden kann. So jedenfalls der Großteil der Menschen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, da lässt sich noch diskutieren drüber. Mir wäre das FLAC-Format auf jeden Fall auch lieber als ein MP3, wenn ich Musik kaufe, weil es eben eine verlustfreie Aufnahme ist. Aber um es gleich von weg zu sagen, Audio-CD ist auch nicht mehr das Beste vom Besten, was Audioqualität betrifft. Mit FLAC wäre eine deutlich bessere Qualität möglich als bei Audio-CD. Aber ihr seht schon, wohin das führen kann, ja, nämlich durch zu einem vollkommenen Qualitätswahn, den sowieso niemand mehr wirklich hören kann, sich nur noch einbildet, dass die Musik sich besser anhört. Und ja, Argumente gegen das Neue findet man ja sowieso. Früher war es eben Umstieg von Vinyl auf CD. Naja, das hört sich irgendwie halt nicht so steril an, nicht mehr so lebendig wie auf der Vinyl. Ja, weil es sich anhört wie echt eben. Ja, und das ist nämlich ein Problem. aber, naja, gut, ich möchte mich da jetzt nicht dran beteiligen. Das ist schon alles Schnee von gestern. Und die CD ist meiner Meinung nach auch Schnee von gestern. Und deswegen finde ich es irgendwie seltsam, dass jetzt Amazon damit reinschlägt. Vielleicht wollen sie halt so ein paar Ewiggestrigen da mit der CD eben noch locken. Aber ich bin froh, wenn ich keinen Müll mehr in meiner Wohnung habe. Ja, das Pla der Platz verbraucht und so weiter. Ich krieg auf eine Festplatte mehr Lieder als im ganzen Schrank. Und ich weiß nicht, wie viele, 500, 600 CDs, die ich habe, das reicht mir jetzt. Die sind bei mir alle digitalisiert worden und in den Keller gewandert. Und da sollen keine neuen mehr dazukommen. Das reicht mir jetzt. Ja, genau wie bei den Büchern. Also deswegen finde ich das irgendwie daneben. Ja, aber warum nicht, wenn Amazon denkt, das wäre ein Kauf, Grund, vielleicht ist es das ja auch für mich. Ich würde mir trotzdem nur die MP3-Version kaufen, eben weil ich nicht mehr Platz verbrauchen will. Ja. Und Eigentum ist sowieso nur eine Illusion. Altes und Neues, auch bei YouTube, ja. Der Kampf mit der GEMA ist nach wie vor voll im Brennen. Es ist ein Trauerspiel. Die GEMA bringt mit fadenscheinigen Argumenten etwas ins Spiel, was eben YouTube, naja, sagen wir mal, schädigen soll, ja, gegenüber hier der Pressemeinung, oder was heißt der Pressemeinung, der Meinung der Leute, die einfach sauer sind, dass wenn sie wie in der restlichen Welt sich zum Beispiel das Gangnam Style Video angucken wollen, dass wir eine schöne Meldung bekommen. Ja, dass die GEMA eben diese Lizenzen verweigert. Und die GEMA sagt, das stimmt nicht, wir verweigern die Lizenzen gar nicht und gehen auch gleichzeitig jetzt gegen diese Info gerichtlich vor, per Abmahnung. Ja, wollen Google untersagen, hier zu behaupten, dass es wegen der GEMA das Video nicht abspielbar ist, obwohl das zweifelsfrei so ist. Ja, das ist so. Ob das jetzt so ist, weil sich YouTube und GEMA eben nicht einigen können oder nicht einigen wollen, das spielt keine Rolle. Fakt ist, wegen der GEMA können die Leute in Deutschland auf YouTube keine GEMA-geschützten Videos, beziehungsweise die Videos sind ja nicht GEMA-geschützt, Videos mit GEMA-geschützter Musik zum Beispiel anschauen. Ja. Dass hier die Künstler, die wahren Leidtragenden sind, dass jetzt wieder keine Einigung mit der GEMA erzielt wird, das ist eigentlich sicher. Ja. Hier den schwarzen Peter jetzt einfach auf Google oder Google zuzustecken, das ist einfach unglaublich frech. Und ich hoffe, dass Google auch da rechtlich gegen die GEMA da vielleicht mit einer Gegenklage vorgeht, weil die GEMA offenbar hier verhindert, dass das allgemeine Interesse erfüllt werden kann auch. Ja, wie gesagt, das meistgesehenste Video der Welt, mit Rekorden ohne Ende, das Gangnam Style Video bei uns immer noch nicht zu sehen. Der Rest der Welt tanzt, Deutschland gähnt. Ja, so sieht's aus. Und wer ist schuld? Die GEMA. So sieht's aus. Sind wir mal ehrlich, sprechen wir Tacheles. Ja. Und die Forderung eben, die GEMA hat, ist eben vollkommen illusorisch, vollkommen utopisch, was die da sich zurechtlegen. Wir leben im Zeitalter des Internets und da kann eben per Stream 0,375 Cent. Es ist, unglaublich, ja. Klar, da haben vielleicht die GEMA-Manager schon wieder die Dollarzeichen im Auge oder die Eurozeichen, aber so geht das natürlich nicht. Da muss eine Pauschale her. Und wie gesagt, vielleicht sollte Google da mal jetzt hier dieses Do Not Evil vergessen mal richtig, ja. Oh Mann, wird das abgehen, wenn ich Google CEO wäre. Und hier eine Klage gegen die GEMA machen, wegen dem Verhindern der Zugänglichmachung von Kulturgut der Allgemeinheit durch eben unfaire, utopische Forderungen, ja. Früher gab es mal so Wuchergesetz, vielleicht könnte man das auch mit reinbringen. Ja. Naja, okay. Also, ihr seht schon, alte Themen, alte Kämpfe und immer noch keine Lösungen. Wer hätte das gedacht? Ja. Ne? Genau. So, also GEMA sollte sich etwas schämen. Ja. Die Künstler, die Musikmacher, die sollten sich überlegen, sich von der GEMA zurückzuziehen, beziehungsweise überhaupt erst keinen GEMA-Vertrag anzustreben mehr und sollen stattdessen vielleicht auf freie Lizenzen setzen, denn da haben sie die Möglichkeit, dass sie selbst noch Rechte an ihrem Lied haben und nicht die Rechte komplett an die GEMA abgeben, ohne Möglichkeit, das nochmal zurückzunehmen, beziehungsweise ohne Möglichkeit, egal welche Lieder man veröffentlichen will, das ohne die GEMA zu machen. Der Virus ist das schon fast so. Ein Virus, ja, den sollte man einfach vermeiden und dann kann man auch selbst neue Wege nehmen, um eben Geld mit seinen Videos, mit seiner Musik zu machen. Die irischen Zeitungen, die haben auch hier den Rückwärtsgang auf einmal eingelegt, nachdem hier eine massive Berichterstattung darüber es darüber gegeben hat, dass eben die irischen Zeitungsverlage mit der NLI zusammen Geld haben wollen für Links, wird jetzt zurückgerudert. Nein, da wurde was falsch verstanden, heißt es jetzt. Ja. Das würde nur für gewerbliche Nutzung gelten, ja. Die zum Beispiel für private Nutzung wird keine Lizenz für Zeitungsinhalte sogar verwendet. Und man verlange auch keine Gebühren für Links auf solche Inhalte von Unternehmen, nur Reproduktion von PDF-Dateien und Zeitungsartikeln beziehungsweise Ausschnitten aus der Zeitung, da wäre da eine Lizenz fällig. Also das ist schon was ganz, ganz anderes als die NNI übrigens, nicht NLI, ja, sondern die die NNI, und das ist ganz kurios, die hat, ich erkläre es gleich nochmal, die hat ja angekündigt, dass 300 Euro für bis zu 5 Links gefordert werden. Und die NLI, die spricht jetzt, ja, oder die tritt jetzt für den National Newspapers of Ireland Verband auf und sagt eben, dass es so nicht richtig war. Ja. Die NNI hat es eben gefordert, diese 300 Euro für 5 Links, und die NLI, die sagt jetzt, nee, das war nur für die Nutzung von Inhalten und so weiter, ja, bla bla, und Jammer. Ne? Ja, ist schon ziemlich schlimm, wenn man so einen Hintern getreten bekommt. Wahrscheinlich wäre es klar gewesen, was dann passiert. Alle Suchmaschinen, ja gut, Microsoft hätte vielleicht bezahlt, die zahlen ja alles, nur um sich abzusondern, haben ja genug Geld. Wäre passiert, dass Google dann gesagt, okay, dann streichen wir alle Links für alle Zeitungen und fertig für Irland und dann weg. Und dann hat wahrscheinlich irgendjemand hier sich mal gemeldet und hat gesagt, Leute, entweder ihr Lasst Irland noch eine Chance, auf dem Weltmarkt eine Rolle zu spielen, ja, oder zumindest mal nicht komplett unterzugehen und die nächste Pleite schon vor der Tür steht. macht jetzt mal ein bisschen low da und sieh da, ja, Schwanz zwischen die Beine geklemmt und abgehauen. Ne? Richtig so. Die Wissenschaftler, das ist leider ein sehr, sehr trauriges Thema, die haben allerdings was Gutes gemacht, denn sie haben eine Twitter-Reihe gestartet, initiiert. mit dem Hashtag PDF-Tribute. PDF-Tribute Hashtag. Und da geht es darum, dass Wissenschaftler Dokumente oder Links zu Dokumenten veröffentlichen, die man herunterladen kann, freie Dokumente, um an Aaron Swartz zu denken. Ja? Aaron Swartz. Ja? Ich sag immer Schwarz, aber Swartz. zu gedenken. Er hat sich nämlich tatsächlich umgebracht, weil er hier Strafe fürchten musste. Das war eine unglückliche Verstrickung mit dem MIT und dieses ja, das hat dazu geführt, dass Anklage letztendlich erhoben wurde, obwohl das MIT sich mit ihm dann noch gütlich geeinigt hatte. Es ging darum, dass eben das MIT-Netzwerk quasi, dass es sich eben zu dem Netzwerk unerlaubt Zugriff verschafft hat. Das hätte eine möglicherweise bei einer Verurteilung eine sehr, sehr, sehr hohe Freiheitsstrafe zu erwarten gehabt. Also das wäre wirklich Kapital gewesen. Und somit traurig, aber wahr. Wieder einmal hat ein vollkommen belangloses ja, Pseudo-Copyright, das noch sehr umstritten ist, dazu geführt, dass ja, Menschen zu Schaden gekommen sind. In dem Fall leider sogar ein Selbstmord begangen wurde. Klar, man kann natürlich dem MIT keine Vorwürfe machen. Aber das sieht übrigens auch Anonymous so. Die haben nämlich das MIT, ja, sagen wir mal, die Webseite, die MIT-Webseite gehackt und haben hier ein Defacement platziert. Allerdings eben nicht, um das MIT jetzt zu, ja, zu brüskieren oder so, sondern eben nur, damit eben das in den Mittelpunkt rückt, ja, diese ganze Sache. Es ist ein bisschen seltsam, aber naja, okay. Die ganze Sache ist eben sehr, sehr tragisch und ja, für einen Selbstmord ist natürlich alles ja, unlogisch. Ja. 35 Jahre Haft hätte ihm sollen gelten für diese Lappalie da. Ne? Aber das sieht man mal wieder, dass eben die Forderungen vollkommen utopisch sind. Ja, 35 Jahre Haft für sowas, das ist doch Mist, das ist doch Dreck. Das ist doch Dreck, sowas, ja. Wie kann man Menschen nur wegen schnödem Mammon das komplette Leben versauen wollen? Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es müsste doch hier klare Unterscheidungen geben. Ja. 35 Jahre, naja, da kommt mancher noch besser weg, wenn er einen anderen Menschen tötet. Ja. Das war das lebenslänglich. Bei uns, glaube ich, auch nur 25 Jahre. Dann mache ich mal weiter, weil ich glaube, darüber, wenn ich mich da jetzt reinrede, ja, dann wird es richtig extrem hier. Ich habe das verlinkt, ja, den Hashtag. Da könnt ihr auf Twitter euch selbst mal durchklicken. Es sind sehr viele interessante Dokumente dabei, wissenschaftliche Dokumente, die da jetzt veröffentlicht werden von den Wissenschaftlern selbst, um hier vielleicht auch ein Beispiel zu setzen. wenn wir von Symbolik reden und so weiter, Zeichen setzen. Ein Zeichen hat Bosch wieder gesetzt bei der CES. Und zwar in dem Moment, als sie behauptet haben, dass fahrerlose Autos erst so in etwa 10 Jahren marktreif sind. Da habe ich sofort gedacht, so, das ist mal wieder typisch. Während die deutschen Hersteller quatschen mit 10 Jahren, fährt in den USA seit letztes Jahr schon mit Zulassung ein autonomes Auto durch die Gegend von Google. Nicht nur eins, viele sogar. In etlichen Bundesstaaten gibt es bereits eine Zulassung für diese autonomen Fahrzeuge. Da muss man sich doch mal fragen, ob und wann Bosch denn in der Gegenwart wieder ankommt. Und ich finde, solche Aussagen sind bedenklich. Es zeigt nämlich, dass Bosch 10 Jahre oder die deutschen Hersteller 10 Jahre hinterherhinken. 10 oder 11 Jahre. Ja. Natürlich bis zur Serienreife wird es auch in den USA noch ein bisschen dauern. Aber 10 Jahre? Nein. Bis sich das Auto durchsetzt, vielleicht 10 Jahre. Aber die ersten, die wird man wesentlich früher kaufen können. Während dann bei uns noch getestet wird, wird es in den USA verkauft. Ja, und ich weiß nicht, ob das für unsere Wirtschaft so gut ist, sich so bloßzustellen, freiwillig so bloßzustellen. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass Bosch sagt, ja, wir können noch vor den USA autonome Fahrzeuge ausrüsten oder zumindest mal, man machen ja kein richtiges, komplettes Fahrzeug, sondern Teile, Kits liefern für die autonomen Fahrzeuge, damit eben die autonomen Fahrzeuge in Deutschland noch vor den USA serienreif bekommen würden. Das wäre eine Aussage. Ob das utopisch ist? Vielleicht. Aber das, was hier Bosch gemacht hat und offen den technischen Rückstand zugibt, ob das positiv ist für die Wirtschaft, das lasse ich auch nochmal dahingestellt sein. Kurios ist auch, wie zum Beispiel kleine Mobilgeräte, sei es jetzt kleine Gadgets, Handys, autonome Waschmaschinen, vielleicht dann auch die autonomen Autos, ja. Autonome Waschmaschinen, ja, wer fühlt denn da die Wäsche ein? Ja, aber ihr wisst, was ich meine, die ganzen verbundenen Geräte, die eben im Internet dann jetzt aufschlagen werden, und es werden jeden Tag mehr, nicht nur Handys eben, sondern viele andere Geräte werden da aufschlagen. Ich sag nur Uhren, ja, die mit dem Netz verbunden sind, etc. Lauter solche Sachen. Und das wird sich eben immer weiter summieren und wird so jetzt eine Behauptung, ja, zu lesen auf Mashable, dass eben dass das Internet in die Knie zwingen wird. Ja. Und eine große Herausforderung wird es auch schon 2015 sein, wenn dann 15 Billionen Netzwerkgeräte verbunden sind. Und das soll dann eben das Internet sehr stark herunterziehen und es teilweise auch unbenutzbar machen. Und in der Tat ist das ein Problem. Ich sehe zwar jetzt noch jede Menge Spielraum für die Infrastruktur, was eben Festnetz angeht, aber was die Mobilnetzwerke angeht, da sieht man ja schon heute, schon jetzt in den Ballungszentren zu bestimmten Uhrzeiten, dass da nichts mehr geht. Es ist der Horror teilweise. Und es wird sich auch verstärkt jetzt in kleineren Städten zeigen. Und es gibt Grenzen halt. Ja. Die Festnetze, die kann man noch immer weiter ausbauen. Glasfaser liegt auch noch nicht überall zu 100%. Ja, man könnte da durchaus noch etliches machen. Notfalls eben mehr Leitungen noch legen. Bei dem Mobilfunk hat man zwar nicht das Problem, Leitungen verlegen zu müssen, aber man hat das Problem, Senderfrequenzen zu bekommen. Diese sind nämlich sehr streng limitiert und da kann man nicht einfach eine Frequenz so erfinden und danach einfach daneben wieder draufsetzen. Das geht nicht. Ja. Schon jetzt müssen teilweise Dienste abgeschaltet werden, um Platz zu machen für neue Frequenzen. Aber das geht halt auch nicht ewig so. LTE, da ist ja jetzt schon wieder abzusehen, dass das Netz überlastet wird. Ja, in den USA kann man das schon eindrucksvoll sehen, wie einige LTE-Netze in Ballungsräumen schon überlastet sind, jetzt schon überlastet sind, weil man vergisst es gerne. Ein schnelles, neues Netz ist zwar schön und gut, nur je schneller der Zugang, desto mehr Daten werden verbraucht, desto stärker wird das Netz belastet. Das heißt, ein Vorteil gegenüber den Netzen, die eben weniger Geschwindigkeit bieten, gibt es so nicht. Ja. Und da haben wir wieder ein Problem. Die UMTS-Frequenzen, da hat man sich schon mittlerweile daran gewöhnt, ja, dass diese theoretisch erreichbaren Geschwindigkeiten eben niemals erreicht werden können, weil eben zu viel Traffic stattfindet. Und dann ist es vorbei. Da ist dann eben auch die Frage, inwiefern das wirklich dann sinnvoll ist, hier Tarife anzubieten, die unlimitiert sind. Unlimited Traffic beispielsweise. Ja. Wenn es zu viel von diesen Tarifen gibt, ist es vorbei mit den Netzen. Ja. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch so, dass es auch nicht zu stark eingeschränkt werden darf, weil das hemmt ja auch wieder das hemmt ja auch wieder den Fortschritt. Ja. Neue Geräte, neue Ideen und so weiter, die können nur mit Netzzugang gemacht werden, mit mobilem Netzzugang. Ja. So zum Beispiel dieses autonome Auto, da ist es zum Beispiel unabdingbar, dass eine gefestigte Netzverbindung stattfindet. Möglicherweise kann das Auto ohne Netzverbindung auch fahren, aber eben nur begrenzt sinnvoll. Und das ist eben schon sehr, sehr schwierig zu realisieren bei den Mobilfunknetzen in der Zukunft. Und hier diese Meinung da, von wem ist das eigentlich? Auf das Zhangs Project, okay, was auch immer. Named Data Networking, NDN Project, ist das Ganze genau. Und dann wird es einem Angst und Bange, denn das ist eben generell gemeint für das Internet, also auch Festnetz-Internet und nicht nur Mobil-Internet. Und ich kann mir es sehr gut vorstellen, die Rate, mit der das Internet Zuwachs bekommt an den vielen kleinen Minigeräten, die verbunden sind, aber viel Traffic produzieren prinzipiell. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es 2015 doch schon zu Engpässen kommen kann. Da müssen Lösungen her. Da bin ich auch mal gespannt, wiefern es da Möglichkeiten gibt, es weiterhin zu machen. Vielleicht sollte man mal langsam anfangen, ein effektiveres Protokoll als TCP/IP, sei es jetzt V4 oder V6, das spielt keine Rolle, zu kreieren, um hier Entlastungen zu produzieren. Jo, dann habe ich noch was, passt jetzt hier eigentlich so gar nicht rein, aber trotzdem, ich wollte es mal erwähnen, ich habe schon lange nichts mehr von Felicia Day gesagt. Ja, nach wie vor die Geek-Ikone schlechthin, ja. Und ist aktiver denn je. Felicia Day sagt euch bestimmt was. The Guild, ja, die epische YouTube-Serie, die da rauskam, so quasi der große Start einer Karriere. Naja, kann man vielleicht nicht sagen. Felicia Day war ja schon im Vorfeld da im Internet mehr oder minder ein Star. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass hier, Moment, ich gucke gerade, kam ja nach The Guild, ja, ist immer noch vorhanden auf YouTube, ist schon toll. Ich muss auch hier mal dieses Video da, Do You Wanna Date My Avatar, mal ansprechen, ja. Das ist einfach göttlich, ja. Gibt's sogar zu kaufen. Da gilt, da geht es um einen verrückten Haufen MMORPG-Spieler und so die teilweise wahren, teilweise übertriebenen Probleme. Wenn man mich fragt, der Vorläufer von Big Bang Theory, ja. Und ja, Felicia Day nach wie vor extrem aktiv. Hier gibt es ein Interview auf Mashable, das müsst ihr euch mal angucken. Sehr, sehr witzig. Witzig ist dann auch die, wenn ihr das Video schaut, von den 10 besten Büroscherzen. Ja, kann man auch woanders machen, nicht nur im Büro. Lasst euch mal inspirieren, aber denkt dran, ja, do not try at home oder in der Schule oder im Büro. Ja, das kann ins Auge gehen. Ziemlich sogar. Aber den Link zum Video habe ich jedenfalls im Artikel und ich empfehle euch da mal reinzugucken, wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt. Wenn ihr über sowas lachen könnt. Okay. Ja, das war's schon wieder für heute von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritiken habt, könnt ihr das loswerden unter Google Plus oder bei Google Plus. Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben und schon findet ihr mich. Wenn ihr auch selbst eigene Beiträge oder so habt, könnt ihr die mir auch schicken unter rio@thenetcasts.com. Ich werde die dann mit reinflechten, wenn ihr auch hier über Audio eure Meinung loswerden möchtet. Nur her damit. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter wochensicht.thenetcasts.com. Immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.